Wir haben 2 Wochen kein Riyad-Salihin gemacht. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter bis nicht alle mit der Erklärung von Riyad al-Salihin Kapitel 27 Hadith 240 im arabischen Text und in der deutschen ungefähren Übersetzung, was ich nicht empfehle, 235. An Abi Hurairata قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. هذا حديث عظيم في تعامل المسلمين، لأن الإسلام تعامل وتخلق، والتعامل أمر مهم في الدين، وكذلك هو من أساسيات التي يعيش عليها الناس، لأن الإنسان لا بد أن يتعامل مع غيره، ولا يستطيع الإنسان أن يكون دائما وحيدا أو أن يكون دائما لوحده، لا بد أن يتعامل مع الناس، وفي هذا التعامل مع الآخرين سيجد من أهل الخير وسيجد من أهل الشر، وفي هذا التعامل سيجد أهل الصدق وسيجد أهل الكذب، لأن الإنسان ليس عنده ما في إنسان عنده خير فقط، وما في إنسان عنده شر فقط، الإنسان مركب من خير وشر ويتدافع الخير والشر. النصيحة الأولى والأمر الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. الحسد هو تمني إما تمني زوال النعمة عن الغير وأن يأخذها هو، أو أن يتمنى المرء زوالها عن غيره حتى ولو لم يأخذها، وهذا أخبث والعياذ بالله. يتمنى الآخر فقط الشر حسدا. الحسد عموما هو أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره وأن يأخذها هو. وأصل الحسد تضارب المصالح، تضارب المصالح. فأنت ما تجد مثلا أن طبيبا يحسد مثلا خبازا على عمله، على المال نعم لأنه مال، أما على عمله طبيب وخباز ما يحسد، أما طبيب وطبيب نعم، خباز وخباز نعم. فالأصل فيه تضارب المصالح الحسد. والحسد بارك الله فيكم أمره خطير، لأنه من خصال الذين غضب الله عليهم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يعني شوفوا انتبهوا، يتمنوا أن ترجع كافر ولا تبقى على دين حتى يكونوا أفضل منك. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالحسد صفة سيئة، والحسد دليل على خبث النفس والعياذ بالله. والحسد فيه اعتراض على القدر، أقول فيه انتبه، ليس كله اعتراض القدر، ولكن فيه اعتراض القدر. الإنسان إذا فهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق بين الناس وهو الذي يعطي، خلاص انتهى. فأنت تصبح غني تصبح فقير، هذا عند الله سبحانه وتعالى. أما الحاسد فما يستطيع أن يفهم هذا، فذلك يحسد الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحسد يقود إلى الغيبة والنميمة، والحسد يعرقل الإنسان عن السعي في الخير والسعي في الدنيا. والحاسد يموت غيظا، الحاسد يموت غيظا. والحسد ما يغير شيء، ما يغير شيء، ولكن قد يرتقي أعوذ بالله، قد ينزل الحسد بصاحبه إلى مستوى دنيء، بحيث يبدأ هذا الإنسان أن يحاول جاهدا في التخريب على الآخر والعياذ بالله. فلذلك الحسد سبب في تفرق المسلمين، وسبب في إزالة المحبة والتواد الذي يكون بين المؤمنين، والحسد سبب في تدمير المجتمع. ولكن كيف يعرف الإنسان أنه حاسد؟ بأن يعالج قلبه ويسأل قلبه. إذا رأيت عند أحد الناس شيء فقل اللهم بارك، ما تحسن، قل هذا رزق الله أعطاه الله انتهى، هكذا قدر الله انتهى، وهكذا يطمئن القلب. والذي يبتعد عن الحسد يا أخوة يكون قلبه صحيح، ما عنده مرض في قلبه، وكون من أفضل الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أفضل الناس. لا تحاسدوا، انتبهوا، في فرق بين التنافس والتحاسد. لا بأس أن يتنافس المسلم مع أخيه في الخير، أما في حسد لا بأس مثلا أن تتمنى أن يكون عندك علم مثل العلماء، أو أن يكون عندك مال مثل الأغنياء، حتى تنفق في سبيله، حتى تنفق في سبيله، وليس أن يكون عندك مال حتى تفعل أمر آخر. فهذه أيضا ميزة مهمة، أن الإنسان في الخير إذا تنافس هذا مو حسد، وإذا غبط كان عنده غبطة لأخيه فهذا ما فيه شيء. وعلامة الحسد أنه يخفي فضائل الحاسد، عفوا علامة الحاسد أنه يخفي فضائل الآخرين، يخفي فضائلهم ويخفي خيرهم، ولما يتكلم عن أحد بخير فيبدأ ويتكلم فيه بشر، ولو أن المسألة خير. فينتبه الإنسان لهذا، نسأل الله العافية. قال: ولا تناجشوا. النجش زيادة السلع، زيادة ثمن السلعة، ليس على سبيل الشراء وإنما على سبيل الإضرار بالغير. يعني إنسان يقول أنا أريد 5، وأنت يأتيك واحد يريد يشتري، فأتي واحد يقول أنا أعطيك 7 فقط بغية الإضرار به أو بك، وهذا يسمى النجش. نسأل الله السلامة. ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، ولكن يا أخوة انتبهوا، البغض هنا بمعنى إذا كان مؤمن ويقوم بخير فلا تبغضوا، وإنما يجب عليك أن تحب هذا المؤمن. ولكن إذا كان هناك من أهل الفسق والبدع والحرام فهذا يبغض لفعله، ما تحب أنت الحرام. هنا لا تباغضوا، أي لا تباغضوا إذا كنتم على الخير والإيمان، أما إذا عصى فنعم، فأنت تبغض المعصية وما تحب المعصية التي عندها، وليس من باب أنك فقط ما تريد هذا الإنسان. ولا تدابروا. التدابر كما ذكرنا هو أن تترك الآخر خلف ظهرك، بحيث أنك تعطيه ظهرك وما تكلم معه وتقاطعه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، إذا علمت أن السلعة قد بيعت فما تذهب وتريد أن تشتريها، يعني إذا لم يتم البيع. أما إذا تم البيع وفيما بعد رحت واشتريت السلعة فهذا خلاص صار تجارة، ويجوز له أن يزيد في الثمن كذلك، لأنه هذا حقه. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، وهذا مر معنا كله. ولا يخذله. ثم قال: التقوى هنا، يعني أصل التقوى في القلب، أصل خوف الله في قلب المؤمن. والتقوى يا أخوة، إذا الإنسان ما عنده هذا الأصل في صدره، فحتى لو تلبس لبوس المتقين فإنه ليس من المتقين. التقوى أصلها في القلب، قال تعالى في المؤمنين، قال في يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله علم قلوبهم، علم ما في قلوبهم، وهذه القلوب تقية نقية، وألزمهم كلمة التقوى. فذلك يا أخوة، التقوى أساسها في الصدر، في القلب. الإنسان يسأل نفسه: هل هذا يرضي الله ولا ما يرضي الله؟ إذا كان يرضي الله يفعل، إذا ما كان يرضي الله فيترك. أن تعمل بنور الله أو بنور من الله، أن تجتنب ما حرم الله بنور من الله، وأن تؤدي وتعمل بما أمر الله بنور من الله، هذه التقوى. التقوى هي كماش بين الشوك، يحذر ما يرى حتى ما الشوك يأتي. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وهذا مر معنا في الحديث الذي سبق في حديث الترمذي، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، مر معنا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. حديث زي شنس حديث أبو هريرة رضي الله عليه بليفت der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: Seid nicht neidisch aufeinander und überbietet einander beim Handeln nicht, hasst nicht einander, wendet euch nicht voneinander ab, unterbietet einander nicht beim Kauf, sondern seid im Dienste Allahs Brüder. Ein Muslim ist der Bruder jedes Muslim. Er fügt ihm kein Unrecht zu. Er verachtet ihn nicht und er lässt ihn nicht im Stich. Die Taqwa, Gottesfurcht, ist hier. Und der Prophet hat es auf seiner Brust dreimal gezeigt. Es ist schlimm genug, wenn jemand seinen muslimischen Bruder verächtlich behandelt. Loot, Besitz und Ehre eines jeden Muslims sind für einen anderen Muslim verboten. Das ist bei Muslim, diese Überlieferung. Natürlich ein großer Teil von dieser Überlieferung haben wir schon im vorherigen Hadith, das wird was da vorkommt, erklärt schon. Hier hat er angefangen mit Neid. Was ist Neid? Neid ist, passt auf, Neid ist, dass man sich das wünscht, was die anderen haben, dass das von ihnen weggenommen wird und dass man selber bekommt. Das ist Neid. Und schlimmer, eine Stufe von Neid ist schlimmer, indem man sich wünscht, dass die anderen die Gaben verlieren, ohne dass man das selber bekommt. Und wir unterscheiden zwischen zwei, ja, wir unterscheiden auch zwischen, sagt ja, ich höre jemanden, der Koran gut liest und der Wissen hat, und ich wünsche mir, dass ich auch so viel Wissen bekomme. Ist das Neid? Nein, das ist kein Neid. Solange du deinem Bruder wünschst, dass er weiter das hat, was er hat, dann ist es kein Neid. Aber Neid ist, dass du entweder dir wünschst, dass du das bekommst, was er hat, und er verliert das, oder dass er überhaupt das verliert. Und Neid kommt nur vom Herzen, was schlecht ist, was boshaft ist. Und Neid ist eine Eigenschaft von denjenigen, die Zorn Allahs erweckt haben. Allah ist mit ihnen unzufrieden. Allah subhanahu wa sagt, wudda kathirum min ahli al-kitab. Viele von den Leuten der Schrift wünschen sich, dass ihr Kuffar werdet nach eurem Iman. Aus Neid. Aus Neid. Was sie haben. Allah subhanahu wa sagt, beneiden Sie die Leute deswegen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat von seinem Huld. Allah hat Ibrahim a.s. das Buch und die Weisheit gegeben und ein Reichtum. Das bedeutet, Allah gibt, wem er will. Deshalb ein Mu'min hat kein Neid. Warum? Weil der Mu'min weiß, Allah verteilt die Versorgung. Und Allah gibt, wem er will, was er will. Und Allah nimmt, was er will, von wem er will. Subhanahu wa ta'ala. Und weil der Mu'min diesen Glauben verinnerlicht im Herzen, dann beneidet er nicht die anderen. Weil er sagt, das ist die Gabe Allahs. Da brauche ich nicht jemanden zu beneiden. Aber wenn man schlechtes Herzen hat, dann wird man die anderen beneiden. Und im Neid ist eigentlich ein Zeichen für Schwäche des Glaubens an die Bestimmung Allah subhanahu وتعالى عن القدر. Und wenn man die anderen beneidet und Neid im Herzen hat, da wird man nicht ruhig schlafen, da wird man nicht ruhig leben, da macht man eine Sünde, das Herz ist nicht sauber und man, sage ich jetzt, man leidet selber, der Neider leidet, nicht die anderen, weil die anderen, das ist ihre, das ist, was sie haben von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und auch Al-Hasad, Neid, führt dazu, dass die Muslime kein Gutes miteinander haben und kein gutes Verhalten miteinander haben. Weil derjenige, der neidet, das ist ein Zeichen. Wenn du willst, wenn du wissen willst, dass jemand die anderen beneidet, wenn die Leute zusammensitzen und die erwähnen jemanden mit Gutem, was gut ist eigentlich, dann fängt diese Person schlecht von der anderen, der gelobt worden ist, zu reden. Und das ist ein Zeichen von Al-Hasad. Angenommen, wir sagen ja, ein Bruder hat gespendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist gut. Jetzt abgesehen von dem Bruder, vielleicht ist der Bruder schlecht, aber Spende an sich selbst ist gut. Kann man sagen, ja, das ist gut, was er gemacht hat. Aber diese Person macht so und so. Aber ein Neider, der will niemals, dass jemand bei ihm jemanden lobt. Erstens. Zweitens, der will alles haben, was die anderen haben, wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Und al-hasad, das wird Neid, führt dazu, dass die Umma sich spaltet. Und durch al-hasad und Neid gab es Kriege unter Muslimen. Durch al-hasad gibt es bis heute diese Spaltung unter Muslimen. Weil was ist der Grund? Wenn alle das Richtige tun, dass sie nicht zusammenkommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und nochmal aufpassen bitte. Wenn du etwas Gutes bei einem Muslim siehst, ja, wenn du was Gutes bei einem Muslim siehst und du wünschst dir, das auch zu haben, aber du wünschst auch deinem Bruder, dass er das behält, das ist kein Neid. Das ist kein Neid. Zum Beispiel, du musst dir viel Vermögen, damit du für Allah spendest. Das ist okay. Du musst dir viel Wissen, damit du unterrichtest. Das ist okay. Aber, dass du auch deinen Bruder, der Wissen hat oder der Vermögen hat und spendet, dass du ihm wünschst, dass er weiter das hat, was er hat. Selbst man sollte, barakallahu fikum, nur etwas davon ausgehen. Pass auf, du sollst davon ausgehen. Allah gibt den Leuten, was er will. Wenn das verstanden hat, dann brauchst du kein Neid mehr. Aber wenn das nicht verstanden hast, dann wirst du immer Neid bekommen. Und am Ende, du machst dich selber kaputt. Dann sagte der Prophet Muhammad sallam, wa la tanajashu. An-Najash, das ist eine Art von Kauf und Verkauf oder Handel, im Handel ist das. Das ist zum Beispiel, jemand will etwas verkaufen für 5 Euro. Dann gehst du und du sagst dem Verkäufer, ich gebe dir 7. Aber du willst nicht kaufen. Du willst nur den Handel hier kaputt machen. Und das ist Haram in unserer Religion. Oder die andere Art. Du gehst zu dem anderen, du sagst ihm, ich gebe dir mehr Geld als Verkäufer. Oder du gehst zu dem Käufer, ich gebe dir diese Sache für wenig Geld. Das ist Haram. Wal-Iyadu Billah in unserer Religion. Und einige machen. Aber wir müssen das unterscheiden. Das ist anders als Auktionen. Auktionen ist okay. Aber wenn du eine Auktion machst und du willst nur den Preis nach oben, sage ich jetzt, bringen, das ist Haram. Möge Allah uns bewahren. Dann sagte der Prophet Muhammad sallam, wala tabaghadu, hasst euch nicht. Was bedeutet hasst euch nicht? Das bedeutet, wenn jemand gut macht, wenn jemand Gutes macht und wenn jemand Allah fürchtet, dann sollst du diese Person mögen für Allah. Deshalb, du darfst ihn nicht hassen. Aber wenn jemand Sünde begeht und Schlechtes macht, dann mag schon nicht die Sünde, was er macht. Weil wenn eine Person lügt und betrügt, da kann ich nicht sagen, ja, ich mag dich auch, weil du lügst und betrügst. Ich mag dich nicht, weil du lügst und betrügst. Das ist richtig. Aber wenn du die Wahrheit sagst und wenn du gut bist, dann mag ich dich. Dann sagte der Prophet Muhammad Sallam, wala tadabaru. Man darf nicht die Brüder boykottieren oder dass man ihnen Rücken, kalten Schulter geben. Unter natürlich, unter allgemeinen, sage ich, Zuständen oder Umständen in der Religion. Also wenn jemand gut ist und er fürchtet Allah und er macht mich schlecht, dann sollst du gute Beziehung zu ihm haben. Sollst ihm nicht immer kalten Schulter geben oder Rücken geben, das wird, sondern du sagst, du behandelst ihn Islam. Wenn du weißt, dass jemand etwas verkaufen will und es gibt einen Vertrag unter zwei Brüdern zum Beispiel, du darfst nicht gehen und sage, ja, ich möchte das trotzdem kaufen. Das geht nicht. Zum Beispiel, ich will dir jetzt was verkaufen, ein Auto. Dann kommt jemand und der geht zu dir. Kauf nicht, ich habe was Besseres für dich. Das geht nicht. Außer in einem Fall, dass du weißt, dass das jemand betrügt. Dann warst du vor Betrug. Aber nicht, dass man sagt, ja, ich gebe dir weniger oder mehr. Möge Allah uns bewahren. Seid Diener Allahs, Brüder, Geschwister. Was bedeutet das Bruder und Geschwister? Das bedeutet nicht nur namentlich, ich bin dein Bruder, sondern das heißt auch in Wirklichkeit, im Leben. Ein Bruder kümmert sich um seinen Bruder, der gibt ihm einen guten Ratschlag, der sagt, ihn fürchte Allah, wenn er seinen Bruder sieht, dass der Schlechtes macht. Ein Bruder unterstützt seinen Bruder, hilft ihm. Ein Bruder versucht mit ihm etwas zu machen, damit beide ins Paradies kommen. Ein Bruder ist nicht derjenige, der dich oder der Unrecht mit dir macht. Und diese Bedeutungen hat der Prophet gesagt. Al-Muslimu akhul Muslim. La yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Der tut ihm kein Unrecht, der verachtet ihn nicht und der lässt ihn nicht im Stich. Und der lässt ihn nicht im Stich, im Guten. Im Guten. Nicht, dass man kommt, ja, sagt, ja, ich möchte Drogen, lass mich nicht im Stich. Möge Allah uns bewahren. Dann sagte der Prophet, Gottes Furcht ist im Herzen. Und wenn man mit dem Herzen Allah nicht fürchtet, wenn man auch scheinheilig das macht, das wird man nicht schaffen, wenn die Taqwa nicht im Herzen ist. Taqwa bedeutet, dass du das verlässt, was Allah verboten hat, und dass du das praktizierst, was Allah befohlen hat. Das ist Taqwa allgemein. Es gibt natürlich verschiedene Definitionen, aber Taqwa bedeutet, dass man sich vor der Hölle schützt und vor der Strafe schützt, indem man das Gute macht, das Schlechte verlässt. Und das ist im Herzen. Wenn das nicht im Herzen ist, diese Scheinheiligkeit, die äußerliche, bringt nicht weiter. Und schnell wird man sozusagen, wird man zu sich zurückkehren, indem man sieht, dass diese Person Allah nicht fürchtet. Dann sagte der Prophet Muhammad Sallam, bihasbi imri'in min ash-sharr, ist es schlecht genug, dass ein Muslim seinen Bruder verachtet. Alles eines Muslims mit seinem Bruder ist verboten. Damuhu wa malu wa ardu. Das wird Blut und so. Das haben wir alles, barakallahu fikum, schon erklärt. Da brauchen wir nicht nochmal alles so wiederholen. Wa an Anas رضي الله عنه وعلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي لا يكون مؤمنا تام الإيمان إلا بهذا الشرط تام الإيمان هذا ليس بمعنى تبيعه لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم مو معناه أنه ما صار مسلم، إنما القصد أنه يرتقي إلى درجة الإيمان، فلا يصل هذه الدرجة ولا يصل كمال الإيمان إلا من أتى بأعمال كثيرة، منها أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. من الخير ما معنى يحب لأخيه؟ يعني يتمنى لأخيه الخير، هذا ليس المعنى أنه يعطيه كل شيء عنده كما يفهم بعض الناس اليوم هذا الحديث، لا، وإنما هو يتمنى لنفسه أنه ما يكذب وما يسرق وما يفعل وما يفعل وما فيتمنى لأخيه هذا الذي يتمناه لنفسه، يعني يتمنى للأخ أنه ما يكذب ما يسرق وكذا، وأنه يكون من أفضل الناس. فذلك يجب على المسلم، بارك الله فيكم، أن يسأل نفسه قبل غيره، قبل غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إيمانه صحيح، ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه. يعني كيف تحب أنت، كيف تحب أنت الناس يعاملوك فعامله، تحب أن الناس يتمنوا لك الخير فتمنوا لك الخير، وهذا هو المؤمن الحق. بارك الله فيكم. أنس رضوان الله عليه الوليفة بس دي القفيت محمد صلى الله عليه وعليه وسلم فاكت keiner von euch ist vollkommen in Iman, bis er für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht. Das ist bei Bukhari Muslim. Wünschen vom Guten. Ein Mu'min, pass auf, erstmal diese Überlieferung ist so. Der Prophet sagte, la yu'minu. Er hat den Iman nicht. Was bedeutet das? Das heißt nicht, dass man denkt, ja, der ist kein Muslim mehr oder kein Mu'min mehr. Nein, der hat nicht diese Stufe erreicht, vollständig oder Vollkommenheit im Iman. Weil ein Mu'min, wir haben im Islam ein Muslim, ein Mu'min und ein Muhsin. Ein Mu'min ist mehr, besser als ein Muslim. Und man soll so viele gute Taten begehen, damit man diese Stufe erreicht. Und das ist Vollständigkeit im Iman oder Vollkommenheit. Und diese Vollkommenheit im Iman bekommt man, wenn man gute Taten begeht, wie zum Beispiel dieses Gefühl im Herzen, du wünschst deinem Bruder, was du dir selber wünschst, vom Guten. Das heißt nicht, du gibst ihm. Das geht nicht um Geben und Nehmen. Das geht dir um Wünschen. Wünschen, mindestens Wünschen. Du wünschst dir, dass du ehrlich bist, dass du gut bist, dass du betest. Wünsch auch deinem Bruder das Gleiche. Das ist alles in diesem Hadith. Weil du dann beweist, dass dein Herz sauber ist und rein ist. Und der Prophet ﷺ sagte, derjenige, der vor der Hölle, derjenige, der sich wünscht, dass er von der Hölle gerettet wird und ins Paradies kommt, diese Person sollte sterben, dass er an Allah seinen letzten Tag richtig glaubt. Und der sollte sich wünschen, das wird, der sollte so zu den Leuten sein, wie er sich wünscht, dass die Leute zu ihm sind. Du willst, dass die Leute dich respektieren, dass sie dir helfen, dass sie über dich nicht schlecht reden, dann respektiere die anderen, hilf ihnen und rede von ihnen nicht schlecht. Und das ist unsere Religion, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Unsere Religion ist Religion der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Und pass auf hier, das ist sehr schöne, sage ich jetzt, Überlieferung. Du wünschst ihm das Gute, das heißt nicht, du gibst ihm das Gute. Du hast etwas, du brauchst nicht ihm zu geben, aber mindestens wünschen. Oder machst für ihn Mitgebet. Weil einige Leute verstehen unter dieser Überlieferung, du musst ihm geben, alles was du hast. Nein. Sondern das heißt, mindestens dieses Gefühl im Herzen. dass man den anderen das wünscht, was man sich selber wünscht. Von Gutem natürlich. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما اليوم يفهمها بعض الناس وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي يعني أنا من هذه القبيلة غزية قبيلة مقبلها قال إن ترشد يعني تعمل خير أنا بالخير تعمل شر أنا في الشر أعوذ بالله هذا في الجاهلية أما في الإسلام أن تنصره مظلوما وإذا ظلم أن تمنعه من الظلم تقول له اتق الله وليس والعياذ بالله أنك مثل ما يقول واحد يقول ابن بلدك ابن بلدك أخوك أخوك حتى لو فعل الشر خليك معه أعوذ بالله هذا الشر والعياذ بالله وهذا فيه قلة إيمان وتقوى لأن الإنسان ما يتمنى للمسلم أن يظلم ما يتمنى للإنسان المسلم أن يظلم وإنما يتمنى للمسلم أن يترك الظلم ولا يقع في ظلم الناس فانصر أخاك ظالما أو مظلوما أي إذا كان مظلوما انصره على قدر طاقتك وعلى قدر قوتك وعلى الأقل بالدعاء فإذا ظلم هو أنك تمنعه من الظلم فهكذا تنصره لأن الأخ المسلم الذي يخشى على أخيه ويحب له الخير يمنعه من الظلم فنسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم أنا أسلم الله علي بأليفة أخ der sagte, Prophet Muhammad Sallam sagte, hilf deinem Bruder, hilf deinem Bruder, wenn er Unrecht tut und wenn ihm Unrecht getan wird. Hilf deinem Bruder, wenn er Unrecht tut und wenn ihm Unrecht getan wird. Dann sagte ein Mann, O Gesandter Allah, O Gesandter Allahs, sehe ein, ihm zu helfen, wenn ihm Unrecht getan wird. Aber wie soll ich ihm helfen, wenn er selber Unrecht tut? Der Prophet sagte, hindere ihn, Unrecht zu tun. Dann hast du ihm geholfen. Manche Leute verstehen diese Überlieferung. Er sagt dir, dein Bruder ist dein Bruder. Dein Landsmann ist Landsmann. Egal was er macht, bist du mit ihm. Tut er schlecht, dann bist du dabei. Tut er gut, dann bist du dabei. A'udhu billah. Diese Leute haben den Hadith nicht verstanden und den Islam nicht verstanden. Weil ein Muslim seinem Bruder das Gute wünscht. Und wenn ein Muslim seinem Bruder das Gute wünscht, das heißt, der will seinem Bruder, dass er niemals Unrecht tut. Deshalb hat der Prophet ihnen das erklärt. Warum? Weil in der vorislamischen Zeit man so war. Einer sagte, وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّ Ich gehöre zu Ghaziyya. Ghaziyya war ein arabischer Stamm. Ich gehöre zu Ghaziyya. Wenn Ghaziyya gut macht, dann mache ich gut. Wenn Ghaziyya schlecht macht, dann mach schlecht. Mein Land, mach gut, gut. Macht schlecht, auch bin ich dabei. A'udhu billah. Aber der Islam hat das verboten. Wenn dein Bruder Gutes macht, dann unterstütze ihn beim Guten. Wenn er Unrecht macht, Schlechtes macht, dann darfst du ihn niemals unterstützen beim Schlechten. Deine Unterstützung zu deinem Bruder ist, dass du ihn verhinderst, das Schlechte zu tun. Also du sagst ihm, fürchte Allah und das ist schlecht, was du machst. Und dass du ihm niemals hilfst, dass er Schlechtes tut. Aber weil er dein Bruder ist und du siehst, dass er schlecht machen will, dann unterstützt du ihm dabei, das Schlechte nicht mehr zu machen. Und das ist die Bedeutung vom Hadith. Nicht wie manche Leute sagen, und die stoppen. Punkt. Mach das Hadith zu Ende. Mach das Hadith zu Ende. Der Prophet sagte, deine Unterstützung für deinen Bruder, wenn er Unrecht tut, ist, dass du ihn verhinderst. Dass du ihn verhinderst, das Schlechte zu tun und das Unrecht zu tun. Und wenn das Unrecht ist, weil du eigentlich deinen Bruder magst, eigentlich, deshalb solltest du das nicht erlauben, dass dein Bruder etwas macht, was ihn in die Hölle bringt. Das haben wir im islamischen Nationalismus oder wie in der vorislamischen Zeit. Ich gehöre zu diesem Stamm, dann mache ich alles, was sie mir sagen, wenn das auch schlecht ist. So etwas haben wir nicht im Islam. Im Islam, wir machen Gutes. Und auch Ta'a al-Ma'ruf im Islam. Deswegen, wenn du jemandem Gehorsamkeit leistest, dann ist das im Guten, nicht im Schlechten. Wallahu ta'ala ala wa ala sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanak Allahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. يلا أدرك نعم عبد الله بارك الله جزاك الله نعم دي رايزة باكوت الحمد لله دي لوتي واغن سوء الله أكبر رايزة دي واغن شارة أم إندي دي كل دي هابن سوبي عن رينك هم مش كمخت Und die haben mich so wie Bodyguards rausgenommen von den Leuten. Die waren so viele auf mich, weißt du, als ob jeder will mich begrüßen und küssen und ich weiß nicht was und was. Deshalb die Brüder haben gesagt, nein, das geht nicht. Die haben so wie Ring gemacht und dann rausgezogen. Und dann haben wir ein bisschen gespielt, was denn und so weiter. Das war ein bisschen 12 Uhr 30. Ja, die Brüder und Schwestern im Internet, die können ihre Fragen an die Admin schicken. Inshallah, ich komme in 20 Minuten zurück. Bismillah ta'ala, dann machen wir ein bisschen weiter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Bueno. Aina huwa.